Lang deines Volkes Zier, from shore to shore. Send him victorious, happy and glorious, kämpfen und bluten gern für Thron und Reich. Heilige Flamme glüh und erlösche nie, vive le roi. Beißen wie du, wer kann's, Nüsse des Vaterlands, lässt du gewiss nicht ganz, Heil Kaiser dir. Heil dir im Siegerkranz, Kartoffeln mit Heringsschwanz, Heil Kaiser dir. Friss in des Thrones Glanz die fette Weihnachtsgans. Uns bleibt der Heringsschwanz in Packpapier.